بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله صلى الله عليه وسلم الله زيجن هاي من هاتش بيت وفوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. مش نكوز دي جيجن هاي تنطسن ein paar Minuten إن شاء الله تعالى uns über ein kurzes Thema zu unterhalten. Man hört auf deutscher Sprache, inshallah ta'ala, Geschwister, man hört hin und wieder, immer mal wieder jemand, der, wenn du ihn fragst, bist du Muslim, dann sagt er, ja, ich bin Muslim. Aber er ist eigentlich Muslim, weil er mehr oder weniger von einer muslimischen Familie geboren worden ist und er eigentlich von dem Islam wenig umsetzt, bis gar nichts umsetzt. Also manche Leute tatsächlich, sie kennen kein Gebet, sie kennen kein Fasten, sie kennen vielleicht nicht einmal Assalamu alaikum, aber wenn du sie fragst, bist du Muslim, sagt ja, ich bin Muslim, er ist auch stolz darauf. Und die Frage ist, wenn jemand sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, das heißt, wenn jemand sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah gibt und dass Muhammad Allahs Gesandter ist, die Frage ist, das vereinbar mit diesem Zeugnis? Was ist das, was wir darunter verstehen? Die Glaubensbekenntnisse, liebe Geschwister, wenn man das bezeugt, da gibt es dafür Konsequenzen. Das heißt, das islamische Glaubensbekenntnis ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern etwas, was auch sich erkennbar zeigt im Alltag eines Menschen. Und das erkennen wir deutlich. Doch zuerst einmal möchten wir uns über ein paar Begriffe unterhalten. Wenn man im Arabischen sagt, Ashhadu, Shahida auf Arabisch bedeutet anwesend sein. Und wird übersetzt in diesem Fall mit, ich bezeuge. Ein Zeuge ist jemand, der etwas gehört oder etwas gesehen hat. Das ist ein Zeuge, der etwas gehört oder gesehen hat. Das heißt, er war bei einem bestimmten Ereignis anwesend. Und deswegen kann er Zeuge sein. Jemand, der nicht anwesend war bei einem Ereignis, kann niemals Zeuge sein. Weil warum sagen wir dann, Ashhadu, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah? Weil derjenige, der dieses Glaubensbekenntnis spricht, so sehr davon überzeugt ist, als wäre er bei diesem Ereignis quasi bildlich gesehen anwesend und kann mit hundertprozentiger Überzeugung sagen, ich bin überzeugt davon, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Glaubensbekenntnis, liebe Geschwister, ist der Schlüssel zum Islam und es gibt keinen anderen Weg, in dieses Gebäude hineinzukommen. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu in den Jemen sandte, war es das Erste, wozu er die Menschen aufgerufen hat. Und deswegen auch gilt für uns, wenn wir mit Nicht-Muslimen oder auch mit Muslimen reden, dass wir als Erstes uns konzentrieren auf dieses Fundament. Da wenn dieses Fundament korrekt ist, dann automatisch resultieren daraus die wunderbaren Resultate. Und deswegen bei vielen Muslimen, es gibt keine Konsequenzen aus La ilaha illallah. Es gibt keine Umsetzung davon. Warum? Weil das ist noch nicht richtig in ihrem Herzen da. Auch die denken, es ist da, aber werden wir jetzt sehen, inshallah ta'ala, was für Konsequenzen es gibt. Die erste Konsequenz ist, wenn du bezeugst, dass es keinen Ilah gibt außer Allah. Ilah auf Arabisch, liebe Geschwister, bedeutet Ma'luh und Ma'luh bedeutet Ma'bud und Ma'bud ist Dinge, den man anbetet. Ist Dinge, den man anbetet. Und gemeint ist, dass du bezeugst, dass niemand der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Eigenname dieses einen wahren Gottes. Gleichzeitig bezeugst du die Ablehnung jeglicher Göttlichkeit für andere. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Denn auch unter den Muslimen, die bezeugen, dass Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden muss, gleichzeitig gibt es manche von ihnen, die in ihrer Anbetung, wenn sie in Not sind oder wenn sie Dua machen oder wenn sie opfern oder wenn sie was sich was machen, dann wenden sie sich an andere außer Allah Azza wa Jal. Besonders ist das zum Beispiel bei den Leuten, die Sihr machen, wa'iyadu billah, oder also das heißt Beschwörungsformeln machen oder Zauberei machen, solche Sachen. Sie wenden sich an andere außer Allah und sie wissen das nicht. Das heißt, sie verletzen ihr Glaubensbekenntnis und setzen es quasi außer Kraft, ohne dass sie es eigentlich gewusst haben, aber das ist natürlich eine Unkenntnis, die sehr schwer zu entschuldigen ist. Der Beweis dafür ist, dass Allah Azza wa Jalla im Koran sagte, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ und bete zu keiner anderen Gottheit außer Allah. Und deswegen, wenn jemand in seinem Gebet, in seinem Bittgebet, zum Beispiel wie die Christen sagen, oh Jesus oder Maria oder was auch immer, dann ist das eine Verletzung und eine Annullierung von La ilaha illallah. Gibt es andere, die angebetet werden außer Allah? Die Wahrheit ist ja, es gibt. Und deswegen könnte jemand sich die Frage stellen, warum sagen wir Muslime, es gibt niemanden, der angebetet wird außer Allah, es gibt keinen Gott außer Allah, wo es viele andere Gottheiten gibt? Die Antwort lautet, gemeint ist, es gibt keine wahre Gottheit außer Allah. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, in Surat Luqman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist. Also es gibt andere Gottheiten, aber sie sind falsche Gottheiten und deswegen sind sie ungültige Gottheiten. Beim zweiten Bekenntnis, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, das heißt, wir haben gesehen, dass bei La ilaha illallah, es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern es ist auch etwas, was sich in der Tat, was sich daraus ergibt. Bei Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wenn du bestätigst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, dann bezeugst du, dann ergibt sich daraus. Also das ist sehr wichtig. Dein Glaubensbekenntnis ist erst vollkommen und gültig, wenn du glaubst, dass er zu allen Menschen und allen Dschinn entsandt worden ist. Es gibt manche Juden heutzutage, die sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Prophet. Gibt es. Habe ich mit eigenen Augen gehört. Die sagen das. Eigenen Ohren, nicht Augen. Die sagen, ich glaube, Muhammad ist ein Prophet. Stell dir mal vor. Dann sagst du ihm, ja, warum folgst du ihm nicht? Sagst du, ja, er ist nur zu den Arabern gefolgt. Er ist nur zu den Arabern entsandt worden. Ey. Und das ist, wie gesagt, das heißt, er bezeugt, er ist der, subhanallah, er sagt, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Er sagt das. Aber sein Glaubensbekenntnis ist ungültig, weil er nicht glaubt an das, was sich daraus ergibt. Daraus ergibt sich, dass zu allen Menschen entsandt worden ist und er glaubt nicht daran, also hat er automatisch sein Glaubensbekenntnis annulliert. Ist wie wenn er es nicht gesagt hätte. Er ist genauso Kafir wie der Jude, wie der Christ, wie der andere auch. Ja? Das muss man sich bewusst machen, weil manche Leute denken, man sagt einfach nur und das war's. Zweite Konsequenz. Al-Ittiba', du musst ihm folgen, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du darfst keinem anderen Propheten folgen außer ihm. Wenn du also sagst, heutzutage, man kann auch Jesus folgen. Und wenn du dem Evangelium folgst, dann bist du Muslim. Wenn du Tora folgst, dem Moses folgst, bist du Muslim. Dann du bist Kafir. Du hast mit dem Islam so viel zu tun wie die Buddhisten. Okay? Und der Beweis dafür ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Koran sagte, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Er sagt, und folgt ihm, das heißt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf das ihr recht geleitet sein möge, zur Araf 158. Eine weitere Konsequenz. Min lawazim shahadat anna Muhammadan Rasulullah. Eine weitere Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist, dass man das umsetzt, was er angeordnet hat, sallallahu alaihi wasallam. Wenn einer sagt, ich glaube im Herzen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs und Allah ist der einzige Gott und hat alles erschaffen. Wir sagen, das reicht nicht. Das ist ein, dann, wenn du das nicht umsetzt, dann bist du kein Muslim. Du bist kein Muslim. Warum? Weil wir gelernt haben, dass Iman ist nicht nur was zu sprechen, Iman ist auch, dass man das umsetzt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen es gibt, die Heuchler sind, auch in der heutigen Zeit. Warum? Weil sie sagen, aber sie tun nicht. Und das ist genau die Eigenschaft der Heuchelei, liebe Geschwister. Tayyib. Was ergibt sich noch? Daraus ergibt sich drittens, mindestens schon, sind schon im dritten Punkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Anteil an der Rububiyya hat. Die Rububiyya ist zu bezeugen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher von allem ist, der Lenker von allem ist, der Versorger von allem ist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinen einzigen Anteil, nicht mal wie ein Milligramm Anteil an der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala besitzt. Fünftens oder viertens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Anteil an der Uluhiyya hat. Also das heißt an der Anbetung. In keinster Weise. Deswegen, wer sagt, wal'iyadu billah, al-Shafa'a ya Rasulallah, das ist ein Schirk, wal'iyadu billah. Weil er wendet sich in seinem Gebet an Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bittet von ihm etwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala ihm geben kann. Nur Shafa'a kann nur Allah azza wa jal verteilen. Das sind alles die wichtigen Konsequenzen. Also wenn jemand an den Propheten sallallahu alaihi wasallam sich wendet oder für ihn opfert oder was auch immer macht, dann er ist aus dem Islam, dadurch tritt er dadurch aus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Eine weitere Konsequenz aus Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ist, dass er weder helfen noch dir Schaden bringen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann dir weder Nutzen noch Schaden bringen. Allah sagte: "Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghayb wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay." Ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs. Ich sage auch nicht das Verborgene. Und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird. In einer anderen Ayah sagt er, قل, Allah sagte, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Sag, ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Manche Leute denken, dass bestimmte Menschen, wenn sie gestorben sind und gute Menschen, rechtschaffene Menschen waren, Propheten waren, Auliya waren, dass sie nach dem Tod plötzlich Fähigkeiten bekommen, die sie vor dem Tod nicht gehabt haben. Wir sagen, das ist Batil, das ist Müll, das ist Quatsch, das glaubt kein gläubiger Muslim, weil es dafür keinen Beweis im Koran gibt und keinen Beweis in der Sunna gibt. Wenn überhaupt irgendein Mensch auf der Welt eine Fähigkeit nach dem Tod bekommen sollte, die er vorher nicht hatte, dann wäre es Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und er sagt, Allah sagt, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Allah sagte, du wirst sterben und sie werden sterben. Und dann werdet ihr am Tag der Auferstehung vor eurem Herrn miteinander streiten. Ebenso ergibt sich eine Konsequenz, dass du glaubst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist die letzte für heute, inshallah ta'ala, kein Wissen über die Zukunft hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kennt Ilmul Ghaib überhaupt nicht, nur das, was Allah ihm mitgeteilt hat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Einblick, hat kein Fernrohr, wo er sehen kann, Allah al-Mahfuz, wo drin steht, was morgen passiert, übermorgen passiert. Und deswegen, als einmal in der Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam jemand gesagt hat, eine Frau oder ein Dichter hat einen Vers aufgesungen, oder einen Vers aufgesagt und gesagt, wir haben unter uns einen Propheten, der weiß, was morgen geschieht. Wir haben unter uns einen Propheten, der weiß, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr verboten, das zu sagen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß überhaupt nicht, was morgen geschieht, sallallahu alaihi wasallam. Illa man irtada min Rasul. Allah sagt, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ irtada min Rasul. Das heißt, Allah sagt, Quran Kerim, Surat al-Jinn, niemand erhält Einblick auf Al-Ghaib, auf das Verborgene, außer den Gesandten, den er erlaubt. Das heißt, wenn Allah seine Propheten sagt, zum Beispiel, Alamat al-Sa'a, die Zeichen des jüngsten Tages, die Großen, die Kleinen, das ist was Ausnahmen. Aber grundsätzlich, niemand kennt Al-Ghaib. Das heißt, wenn jemand behauptet, dass Und wenn es also jemanden gäbe, der Al-Ghaib kennen würde, dann wäre das Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den Menschen, weil er ist der beste Mensch. Aber nicht mal er kennt es. Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Quran Karim, وَلَوْ كُنْتُ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ich sag, ich vermag mir selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen, außer was Allah will. Und dann sagt, hört mal zu, die schöne Eier, wenn ich das Verborgene wüsste, wenn ich wüsste, was morgen wäre, wenn ich wüsste, würde ich mir wahrlich viel Gutes verschaffen. Das ist doch klar. Wenn du wüsstest, was morgen geschieht, du wirst alles machen, damit du noch mehr gute Sachen bekommst. Ja? Und Böses würde mir nicht widerfahren, wenn ich morgen der Stelle weiß, da mache ich einen Unfall, da gehe ich nicht dahin, logischerweise. Ja? Ich bin nur ein Warner und ein Vorbote für Leute, die glauben. Also ergibt sich daraus, wenn man sagt, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ergibt automatisch, du glaubst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Mensch ist, der die Zukunft nicht kennt, das Verborgene nicht kennt. Und wer glaubt, dass jemand von den Menschen das Verborgene kennt, wa'l-iyadu billah, ist Kafir und aus dem Islam ausgetreten. Und deswegen gibt es unter den Muslimen leider Menschen, die glauben, dass es Leute gibt, die die Zukunft kennen. Denkt an Wahrsagerei und solche Sachen, wir glauben, Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren, gibt es wie Sand am Meer leider unter den unwissenden Muslimen, die ihre Aqidah nicht kennen. Warum? Weil sie den Koran nicht lesen. Wenn sie den Koran lesen würden und darüber nachdenken würden, sie würden niemals diesen Quatsch glauben. Aber sie lesen nicht. Da kommt dann irgendjemand mit einem Turban, Imama und einem langen, schönen weißen Bart und einem Mantel, Umhang und erzählt den Leuten etwas und vielleicht sogar noch im Fernsehen und die Leute glauben jeden Quatsch, nur weil er irgendwo im Fernsehen erzählt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, eure Aqidah bewahren, ebenso ebenfalls. Wa sallallahu wa sallam wa barak an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.